Ich bin ein Rohr im Wind, bind dich nicht an mich. Ich bin ein Rohr im Wind, bind dich nicht an mich. Ich bin kein Halt, mein Kind. Ich bin kein Halt, mein Kind. Ich bin kein Halt, mein Kind, für dein Boot und Ich bin kein Halt, mein Kind, für dein Boot.